Matjes Saison. Hörspiel von Monika Letsch. Wir wurden um 3 Uhr früh gerufen. Exakt 2.57 Uhr. Ich hatte gerade den 12-Jährigen, der den Nissan knacken wollte, in der Wache abgeliefert und mich wieder in meinen Streifenwagen gesetzt, als die Durchsage kam: Schießerei in der Achterreg, näher Immendiek. Wir brauchten nur 2 Minuten. Die Sache war von Anfang an klar. Ein Toter, Schusswaffe am Tatort, Täter flüchtig, kein schwieriger Fall, wenn Sie mich fragen. Verwickelt, ein Kunde, Mädchen, Zuhälter. Darauf läuft es immer hinaus. Oder ein Mädchen, 2 Zuhälter. Wir haben hier noch Revierkämpfe. Augenzeugen. Unergiebig, wenn Sie mich fragen. Nichts gesehen, nichts gehört. Oh ja, ich habe etwas gehört. Ein Geräusch, nicht sehr laut. Es ist durchaus möglich, dass es ein Schuss war. Ich habe es gehört, aber nicht weiter darauf geachtet. Ich genieße hier morgens meinen Kaffee. Den Blick auf den alten Strom, den Fischkuttern, die von See zurückkommen und ihren Fang anlanden. Wissen Sie, es ist interessant, die Möwen, wie sie sich gierig auf die silbernen Fischleiber stürzen. Hering. Matjes. In der Fischhalle da drüben kann man ihn schon kaufen. Ich liebe den Norden. Diese kleinen Seebäder. Ich finde, hier hat man alles. Die Fischkutter, den Yachthafen. Seit kurzem erst legen Luxusliner am Passagierquai an. Man kann sie sehen von hier aus. Ihre Aufbauten. Die Flagge ihrer Nationalität. Und doch ist das alles noch nicht so mondän. Ein wenig hinter der Mauer zurückgebliebener Provinzstil. Wenn man ein Faible dafür hat, durchaus akzeptabel. Dieser Fischer, oh ja, man sieht, dass es ein Fischer ist. Dieses wettergegerbte Gesicht und die Augen, sehr blaue Augen. Umgeben von scharfen Fältchen, wie sie nur bekommt, wer gegen den Wind auf das Meer hinaussieht. Der dunkle Pullover an einem Tag, an dem wir auf Mittag zu glühende Hitze haben werden. Selbst hier im Norden. Er steht jeden Morgen dort, seitlich der Brücke. Er ist noch nicht alt. Manchmal gesellt sich ein anderer Mann zu ihm. Er bläst die Mundharmonika. Man hört das heute kaum noch. Und später, auf einen Sprung für den Rauch einer Zigarette lang, die flinke Verkäuferin vom Obststand. Der Schuss. Ja, da war ein Geräusch. Es könnte ein Schuss gewesen sein. Ich trat ans Fenster. Es ist ein Eckfenster. Es geht auf die kleine Querstraße und den alten Strom hinaus. Ein Mann rannte. Weiter kann ich nichts sagen. Sie mussten mich nicht sehen. Ich stand hinter der Halbgardine und sah hinunter. Ich hatte den Schuss gehört und das metallische Klicken, mit dem etwas auf das Pflaster fiel. Danach blieb alles still. Keine Schritte. Das war der Grund, warum ich ans Fenster trat. Und weil ich auf war. Wenn du das ein Leben lang getan hast, im Dunkeln hoch nach dem Himmel sehen und wohin die Wolken ziehen, tust du es immer. 37 Kutter waren wir, ein ganzes Geschwader, jetzt sind sie noch 4. Daran denkst du, wenn du am Fenster stehst, und daran, dass du jetzt nicht mehr schlafen kannst, obwohl dir die Müdigkeit in den Knochen steckt. Schlimmer als zu der Zeit, in der du noch gefahren bist. In der Nacht war der Himmel klar, der Wind bei 2-3. Im Immendiek gegenüber war alles dunkel, die Tür zum Hausflur stand offen und im Kasten über dem Eingang blinkte die rote Schrift. Der Immendieke ist nicht auffällig, aber jeder weiß, was er davon zu halten hat. Von den Gästen ist keiner mehr zu sehen gewesen. Der orange-rote Rock und die wilden Locken waren lange vorher durch die Gasse gefegt. Und bei den Mädels oben war auch alles dunkel. Den Toten konnte ich nicht sehen. Er lag seitlich vom Haus. Ich sah nur den Arm und die Hand. Sie lag weiß auf dem Pflaster. Den anderen sah ich erst dann. Er stand an die Mauer gepresst, im toten Winkel hinter dem Fallrohr der Regenrinne, und starrte zu mir hoch. Das Weiße in den Augen, das Entsetzen. Ich habe schon einmal solche Augen gesehen und werde sie nicht vergessen. Ich hörte sie kommen, da starrte er noch immer zu mir hoch. Wer jetzt etwas gesehen hatte, der musste es sagen. Er stand noch, als sie aus dem Wagen sprang, Türen auf und gleich zu dem Toten. Als sie sich von ihm aufrichteten und die Waffe aufnahmen, die ein paar Meter weiter auf dem Pflaster lag, war er verschwunden. Weg. Durch die Quergasse, die von hier im kurzen Winkel zum alten Strom führt. Woanders hin konnte er gar nicht sein. Sie standen alle etwas nutzlos da unten herum. Und dann gingen sie in den Imdik, und das Auto kam mit dem grauen Sarg, und sie legten den Mann hinein und vermaßen die Stelle, an der er gelegen hatte. Auch jetzt noch wäre es möglich gewesen, mich zu zeigen und zu sagen, was ich wusste. Aber ich blieb stehen hinter der Halbgardine. Und jetzt stehe ich hier, wie jeden Morgen, neben Fide an der Brücke und sehe zu, wie der Kutter seinen Fang anlandet. Später auf eine Zigarette lang wird das Mädchen kommen. Sie wird sich die roten Locken aus der Stirn streichen und sie wird frösteln. Sie ist eine von den Dünnen, durch die der Wind bläst. Sie wird nicht viel sagen, wie auch Fide und ich nicht viel sagen werden. Und ich werde mich fragen, wie ich mich jetzt frage, warum habe ich's nicht gesagt? Und ich werde nur wissen, dass es mit diesen weißen, entsetzten Augen zu tun hat. Du sagst heute aber auch keinen Ton, du. Jo. Der, auf den einer geschossen hat, der sagt auch keinen Ton mehr. Jo. Es musste mit diesen weißen, entsetzten Augen zu tun haben, die er auf mich gerichtet hielt. Wie schon einmal ein Mann. Wir fischten westlich von Tarsa Ort. Wir bereiteten den letzten Hohl vor. Und Hassi hatte gerade gesagt, so gut als den haben wir lange keinen gehabt. Das Netz war schwer. Ich beugte mich über die Bordwand. Im Dunkel des Wassers waren die wimmelnden silbernen Fische gut zu erkennen. Ich wollte eben zurücktreten. Da sah ich ihn. Er hielt sich mit seinem Schlauchboot Steuerbord im Schatten unserer Bordwand, während sich von Backbord gedämpft das Brummen der schweren Maschine des Küstenschutzbootes näherte. Das Grenzkommando. Nichts Ungewöhnliches um die Zeit. Sie würden an uns vorbeiziehen und nördlich von uns auf Westkurs drehen. Ich sah auf ihn runter. Im Grau der Nacht, das sich von Osten her aufhellte, war er kaum zu sehen. Nur die im Entsetzen aufgerissenen Augen Er war entdeckt. Wir hatten ablandigen Wind, Süd-Südost. Er musste von Darßer Ort gekommen sein. Und wo er hin wollte, war klar. Da brauchte mir keiner was zu sagen. Er konnte es nicht schaffen. Nicht mit diesem Boot und in dieser Strömung. »Du kannst das nicht schaffen«, rief ich zu ihm hinunter. Er antwortete nicht. Hassi war aus dem Ruderhaus getreten. Und auch Hassi sah ihn jetzt. »Komm rauf«, rief Hassi. Der unten starrte weiter mit diesem gehetzten Blick zu uns hoch. Er sah fahl aus. Das war vielleicht nur das Licht, der aufkommende Morgen. Aber es war kalt. Das Wasser hatte nicht mehr als 6 Grad. Er trug einen Trainingsanzug. So ein eng anliegendes, dünnes Ding. Er konnte es nicht schaffen. Das Küstenschutzboot zog jetzt Backbord mit uns auf gleiche Höhe. Die Maschine dröhnte. Minutenlang würden wir jetzt unser eigenes Wort nicht verstehen können. Wenn sie ihn sahen, würden die Jungs ihn an Bord holen. Er würde 1,5 Jahre kriegen. Und vielleicht würden die von drüben ihn sogar früher freikaufen. Das wusste der Junge da unten, so gut wie wir. In seinem Schlauchboot sahen wir ihn verzweifelt rudern. Den Heckmotor wagte er nicht anzustellen. Er fürchtete, sich durch das Geräusch zu verraten. Er hatte muskulöse Schultern. Er sah aus wie ein Sportschwimmer. Und vielleicht war er auch einer. Er würde es trotzdem nicht schaffen. Sein Körper würde unterkühlen, wenn er ins Wasser musste. Das Küstenschutzboot war schon voraus. Jetzt konnten nur noch sie ihn retten. Wenn wir ihnen das Signal gaben. Aber ich rührte mich nicht. Und auch Hassi rührte sich nicht. Und dann sagte Hassi, vielleicht schaffte er es ja doch. Und ich dachte, was auch Hassi dachte, der Junge konnte das nicht schaffen. Aber ihn verraten, das konnten wir auch nicht. Das konnten wir dem nicht antun. Es war, als ob er leibhaftig vor unseren Augen ertrank. Sein Boot wurde 2 Tage später angetrieben. Er selber nach 3 Wochen. Brauchte mir keiner zu sagen, dass er das war. Ein Junge von 18, 19. Eine Karte von Falster in der Tasche und eine von Fehmarn. Und nun stehe ich hier, neben Fide, und sehe auf den Strom und weiß, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Und sehe doch die Augen vor mir. Immer die Augen. Eine Frau ist was Herrliches, nicht du? Ja. Die Renate, die vom Obst, du. Die ist eine richtige Sorte Dirn. So mit ihrer hellrote Löckchen. Ja, du. Hellrote Löckchen. Das glaubst du nicht. Und wie dies zu ihre Kinder. Wenn sie die aus dem Kindergarten, du, dann herzt und küsst sie die. Und wenn ich ihr die leeren Kartons wegräume und ihr denn die Milch bring, jeden Tag 1/2 Liter, fettarm. Und 1 Brötchen, weiter ist sie nix. Aber dann guckt die so lieb. die, wenn du so eine zu Hause. Denn hättest... Die ist nicht für dich. Oh, weiß ich doch. Weiß ich doch ganz genau. Aber wenn, denn hättest... Vater und Mutter und eine solche Schnut dazu. Weißt du, wer hier an der Brücke immer? Glaubst du nicht? Der Peters. Der Vater von dem Paddy. Ja, der Peters. Wie der noch nicht der große Lotsenkapitän gewesen ist. Der ist da so 16, 18 gewesen. Und sein Vater, der hat den kleinen Laden gehabt, wo es die frisch geräucherten Bücklinge gab. Jetzt ist da der Schuhverkauf drin. Captain Peters stand über der Tür, obwohl der nie Kapitän gewesen ist. Aber der Junge ist es geworden. Du hast ja alles werden können, nicht du? Und er ist erst Kapitän für große Fahrt und dann rüber bis Indien und Amerika. Und dann Lotsenkapitän, weil ihm sonst die Frau weggelaufen wäre. Die hat nicht gewollt, dass er immer so lange weg war. Deshalb ist er dann Lotse. Der beste Lotsenkapitän aller Zeiten. Mit der Wende pläng weg. Die Brücke ist voll gewesen. Von all den Leuten, die mit den Zügen gekommen sind und zum Strand wollten. Und ihr hattet den Kleinen genommen. Und du und Hassi immer vorne weg. Laut gebrüllt. Und von der Brücke ins Wasser. Ich stand da drüben. Da drüben, du. Vorm Ferienheim. Da hieß es noch nicht Casablanca. Casablanca an der Ostsee, das glaubst du auch nicht, nicht du? Und Hassi immer, los Fiete, mit rein. Weil ich so schwarz war, ich hatte mit der großen Schaufel Kohlen in den Keller. 60 Zentner, immer rein. Und weißt du noch, wie du auf dem 17-Meter-Kutter und Hassi fuhr bei dir? Ihr wart schon bekannt, immer volle Ladung. Und nun fährt der Hassi immer noch. Aber nur mit seinem Sohn. Und den Paddy, der hat bei ihm aufsteigen wollen, den hat er nicht genommen. Und der Kutter, der früher der Genossenschaft gehört hat, der gehört jetzt dem Hassi. Muss ein schönes Stück Geld gekostet haben, nicht du? Jo. Einmal habe ich meinen Mann in den Norden locken können. In diesen kleinen Ort bei Travemünde. Nur ein paar kleine Kutter schaukelten da am Steg. Er kaufte mir den frischen Matjes. Ich bestand darauf. Mit zurückgelegtem Kopf aus der Hand aß ich ihn. Es war ein Genuss. Er sagte, Luise, ich bin konsterniert. Er glaubte zu der Zeit noch, er müsste mir imponieren. Ein Ich fasse es ja nicht, wie es dieser flinken Obstverkäuferin durchaus freundlich über die Lippen geht, hätte er niemals in den Mund genommen. Ja, der Schuss. Er hätte ihn erwägen lassen, abzureisen. Lieber Freund, ein Schuss im Rotlichtmilieu. Wir haben das in Hamburg, in Frankfurt, in Göttingen noch nicht, meines Wissens. Der rechtschaffene Bürger muss sich damit nicht befassen. Die Pfirsiche schon aufgegessen? Ich fasse es ja nicht. Tja, die duften, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. 500 Gramm, den schönen noch oben drauf. 3,40 die Dame. Von dem Schuss habe ich gleich früh gehört. Von dem Schuss und dem Toten. Wenn schon, was geht's mich an? Als ich mit dem Rad zum Strand fuhr, war alles ruhig. Der Fischer stand an der Brücke und auch schon Fiete. Ich winkte nur kurz. Ich habe früh nicht viel Zeit. Ich stellte das Rad in den Ständer und zog die Markise auf. Ich mache das jetzt seit 11 Monaten. Früh die Kisten mit den Tomaten raus. Kohlrabi, Möhren, Wirsing. Die Beutel mit den festkochenden Kartoffeln und die mehligen Losen. Den Karton mit dem Blumenkohl. Spanischen Spargel. Als ob es keinen von uns gäbe jetzt in der Spargelzeit. Äpfel aus Neuseeland, portugiesischen blauen Wein. Theo, wenn er gute Laune hat, sagte, ich hätte ein Händchen dafür, alles appetitlich anzuordnen. Theo war noch nicht da. Mac McPherson haben wir ihn am Anfang genannt. Mac McPherson bläst die Backen auf, wie der Mac McPherson in dem Film, in dem er so vergeilt ist in das junge Mädchen. Das ist doch ja eklig kalt manchmal. Das zieht. Immer der Wind. Da brauchst du Stunden, um wieder warm zu werden. Frosterkatze, hat Ina immer gesagt. Da gab's Johnny noch nicht. Und wir hatten zusammen das Zimmer unterm Dach im Ferienheim. Da war es bei der Arbeit halb so kalt. Ach, überhaupt nicht. Bei dem Winterdurchgang hat Fiete geheizt wie der Teufel. Und im Sommer, im Sommer. Von den grünen Äpfeln, die Dame? 4 Stück? Sind die nicht herrlich so prall? Die kommen aus Neuseeland. Vielleicht auch aus Italien. Südtirol. Muss schön warm sein da. Möchte ich mal hin. Aber mit Johnny fährst du nicht irgendwo hin, mit dem bleibst du immer da. Der müsste längst hier sein, das war ausgemacht. Du kommst zum Stand, Johnny. Du lässt dich wenigstens mal sehen. 93, die Dame. Von den blauen Trauben? Das sind denn 500 Gramm. Ja, sie sind ja auch alle Tage frisch. 87, wenn's recht ist. Der Theo ist ein knietschiger Hund und ob der mich mitnimmt in sein Ladengeschäft, ist noch lange nicht raus. Das ist doch nur die Leberwurst, die er mir wie einem Hund unter die Nase hält. Und wenn der das mitgekriegt hat, dass ich da heute Nacht... Aber was will der eigentlich? Was Besseres wie mich kann der für seine Karotten doch gar nicht. Ich weiß es ja nicht, junge Frau. Ob das Blumenkohl aus Holland ist? Der ist aus der Börde. Und die Erdbeeren sind auch von hier, vom Erdbeerhof. Die Schale nur 2 Mark. Theo wollte, dass ich den holländischen Blumenkohl umpacke in die Kartons aus der Börde. Mach ich nicht. Wer steht hier mit seinem ehrlichen Gesicht? Ich doch. Johnny müsste jetzt kommen. Manchmal pennt er in dem Laden, wenn es sehr spät wird. Wenn er weit nach Mitternacht kommt, schrecke ich auf und krieg kein Auge mehr zu. Er weiß das. Nach dieser Nacht wäre es besser gewesen, er wäre gekommen. Bei Johnny weiß man nie, geht man ihm gerade wieder auf den Leim oder nicht. Kreuzt auf und ich sag, lässt du dich auch mal wieder sehen? Das Geld für Andi für die letzten 5 Monate hast du hoffentlich mitgebracht. 5 Monate nicht 1 Mark und auch kein Lebenszeichen. Und ich muss dem Jungen Hausschuhe kaufen für den Kindergarten und Mahlzeug und Mittagessengeld einpacken, wovon denn? So reichlich zahlt Theo nicht. Und hier steigen die Quadratmeterpreise, das hält doch keine Sau aus. Die beißen aus den kleinen Häusern alles raus. Fürs lukrative Ladengeschäft. 32 Quadratmeter habe ich da bloß. Da kannst du dich mit 2 Kindern gerade so umdrehen. Und dann noch immer das Gefrage, wo ist denn der Papa? Hätte ich dem bloß nie beigebracht, Papa zu sagen, wenn von Johnny die Rede ist. Das kommt, weil man einmal so dastehen möchte wie diese Tussi. Mann an der Seite und 2 Schritte voraus das Kind. Und das Kind auch schon den Fotoapparat umgehängt. Polaroid natürlich. Und dann werden die teuren Filme verplempert. Und der Herr Papa mit der Videokamera auf der Schulter. Und nur unserem Papa fehlt entschieden was. Oder wie sonst soll man sich erklären, dass er für den Jungen wenig und für die Kleine gar nichts zahlt? Nicht 1 Mark. Denkt er, die ernährt der liebe Gott oder was? Das ist doch nur meiner Blödheit zu verdanken, dass ich damals gedacht habe, aus und Schluss, jetzt fängt ein neues Leben an. Johnny soll machen, was er will, für uns gibt's den nicht mehr. Ist ja auch keine andere so dämlich, sich immer wieder mit einem einzulassen, der nur bunte Mücken im Kopf hat und sonst gar nichts. Johnny aus Karl-Marx-Stadt. Wie der kam, war hier noch kein Quartier zu kriegen. Alles voll. Und nicht nur im Hochsommer. Urlaubschecks von der Gewerkschaft. Und dann kamen sie, die Berliner und die Sachsen, mit Kindern und Gummitieren. Und wir mit den dampfenden Suppenterrinen durch den Saal. 6 Urlauber pro Tisch und kein Platz leer. Mittwoch Abschiedsabend, Donnerstag Begrüßungsabend. Dazwischen Betten beziehen, toilettenscheuernd Parkett wachsen. Am Abend unter die Dusche, Deo unter die Achseln und ab durch die Schwingtür. Hab ich verflucht damals 15, 20 Biergläser auf dem Tablett, Weinflaschen, Sektkühler, schmetternde Musik, heiß im Saal. Und mitten im Urlaube gewimmelt Johnny. Strahlend. Bester Laune. Das ist wirklich eine gute Seite an ihm. Der hat immer gute Laune. Der hat so ein Lachen, der fliegt jede drauf. Schwarze Wollhaare im offenen Hemd. Goldkettchen um den Hals. Auf der Tanzfläche die Kesse Sohle. Und immer mir hinterher ins Office. Sei doch nicht so Mädchen. Nachts unterm Dach in dem kleinen Zimmer. Bei der Affenhitze. Jetzt ist es genug, Johnny. Mir ist heiß. Sekt gefällig. Das tut gut. Ich könnte die ganze Nacht mit dir. Ich mit dir auch. Aber jetzt nicht. Jetzt hörst du mir erstmal zu. Gib mir von der Wäsche, Johnny. Hast du ja gar keine Ahnung. Johnny, du wirst mir jetzt mal zuhören. Und zuerst drückst du mal damit raus, wie du wirklich heißt. Du heißt doch nicht Johnny. Wieso nicht? Wenn man selber aus Limbach-Oberfrohna kommt und hier mal hängen geblieben ist, hat man nur dafür. Was, du bist aus Limbach-Oberfrohna? Sei mir gegrüßt, Heimat. Grüß dich schön. Und? Wie heißt denn? Gott. Gott? Was? Gott, ja, klingt doch auch ganz nett. Ja, Johnny klingt aber netter. Ich wollte doch immer zur See fahren. Was, du? Warum ich nicht? Zur See konnte ich nicht und... Ach so, da hast du dich wenigstens umgetaucht. Ja. Ich hätte mit dir auch, wenn du kurz... Ja? Ja. Aber jetzt... Nein, Johnny, ich muss dir was sagen. Noch was? Johnny, du musst dir eine Bleibe suchen, ja? So. Johnny? So. Oder ich sag kurz zu dir. Findest du es denn nicht schön, wenn wir kuscheln? Das finde ich schön. Aber du ruhst dich den ganzen Tag am Strand aus und ich brauche nachts meinen Schlaf. Du brauchst nachts ganz was anderes. Ich krieg Ärger, wenn du ständig hier bei mir... Ina will auch mal wieder in ihr Bett. Und der Chef darf das gar nicht wissen. Der wird dich rausschmeißen, was? Mensch, er ist froh, dass er dich hat. Du bist im Service mit Abstand die Beste. Was du schon für eine Ahnung vom Service hast. Ich komme aus der Branche. Weil du mal 4 Wochen bei der Metropa gekellnert hast... Außerdem sagst du das nur so. Was? Dass ich mit Abstand die Beste bin im Service. Sag ich nicht nur so, Nati? Ich wusste, dass er es nicht nur so sagte. In meiner Schürzentasche raschelten die Scheine, wenn die Urlauber nach ihren 2 Wochen wieder wegfuhren. Aber so fest einhandeln wollte ich mit Johnny nicht. Auf den flogen die Frauen. Und schon damals blieb er immer mal eine Nacht weg. Und dann kam er wieder. Sei doch nicht so, Nati. Du wirst sehen. Ich mache einen eigenen Kiosk auf. Oder eine Strandkorbvermietung. Nur besaß außer dem staatlichen Handel gar keinen Kiosk. Und Strandkörbe hat er auch nicht. Er hatte nur sein Goldkettchen und sein buntes Hemd. Und am Strand die weinrote Badehose. Braun gebrannt. Wie die Urlauber. Und nie Geld. Lass was springen, Natilein. Sei doch nicht so. Und dann war er wieder weg. So ein blondes Glück aus Jena. Erst noch, da ist nichts, Nati. Hast du vielleicht Zeit zum Tanzen? Na also, soll ich am Rande der Tanzfläche verkümmern, solange du mit Gläsern durch den Saal hechtest? Lass mich doch, ich tanze, ich amüsiere mich ein bisschen, da ist nichts weiter, Nati. Und dann sah der doch nach, dem blonden Glück. Und ich kriegte das Kind. Und er wusste das. Aber genau wusste der das. Ich behalte auch sowas nicht für mich. Aber er, weg und fort. Der Sommer war ja auch vorbei. Und die erste von den Mädels war ja auch nicht, die nach der Saison ihr Kind kriegte und sehen musste, wo sie damit blieb. Nur hätte man denken sollen, ich wäre schlau geworden. Hätte die Tür zugehalten und was anderes auch noch, als er mit der Sonne im Juni wiederkam. Ein Plüschtier für den Jungen unterm Arm und ein Gummiboot zum Aufpusten. Nati, ich hab was mitgebracht. Johnny, du kommst hier nicht rein. Ach, Nati. Du zahlst erst Alimente. Und dann kommst du auch noch nicht über diese Türschwelle. Ach, Nati, Lein. Ich hab das doch bereut. Ich muss immer an dich denken, Nati. Und dann das Kind. Du, ich geb dir doch das Geld. Ich bezahle, wirklich. Mensch, es kann doch mal was dazwischen kommen. Oder? Nati, komm, mach die Tür auf. Ich hab den Kleinen doch noch nie gesehen. Damit hat er es geschafft. Ich war da so stolz auf den Kleinen. Das war dann auch ein ganz guter Sommer. Der hat auf Papa gemacht. Himmel hat der auf Papa gemacht. Wo die sich gezeigt haben, er und der Kleine, waren die Frauen ganz hin. Johnny so braun gebrannt und der Kleine so rosig. Zum Anbeißen, haben die Urlauberin gesagt. Zum Anbeißen, das haben sie dann wörtlich genommen. Bei Johnny. Ich hatte ja schon damit gerechnet. Ich also, es ist genug, Johnny. Raus, Johnny. Und vergiss das Bezahl nicht. Du kriegst riesen Probleme. Vergiss das nicht. Da war ich wieder weg. 3 Jahre. Fast 4. Nichts von ihm gesehen, nichts von ihm gehört. Bis vor 2 Monaten. Plautz, die Tür auf und Johnny steht da und sieht auch gleich die Kleine. Was ist das denn? Johnny? Nee, die ist nicht von mir. Aber die ist von ihm. Ich hatte doch erstmal die Nase voll. Von ihm und den Kerlen überhaupt. Da ist keiner rangekommen. Sieht man ja auch. Dieselben dunklen Wuschelhaare. Dasselbe Lachen. Und irgendwie hat er das dann auch spitz gekriegt. Auf einmal. Guck mal. Der fehlt nur noch ein Goldkettchen und ein buntes Hemd. So kann er eben auch sein. Dass er da nicht gesagt hat, warum hast du die nicht wegmachen lassen? Das habe ich ihm noch hoch angerechnet. Ein Goldkettchen hat er ihr dann geschenkt. Keine Mark in der Tasche. Der hätte ein Deckbett gebraucht. Oder eine warme Jacke. Johnny kauft ein Goldkettchen. Und spinnt rum. Von der alten Tante, die ihm die Besitzansprüche für ihr Haus vermacht hat. Wenn du das in die Hand nimmst, wird das auch was werden, habe ich ihm gesagt. Aber irgendwie hat er. Und dann kam er mit diesem Ding, mit dem Immendiek. Der gehört so gut wie mir, Nati. Der Immendiek. Ich bin da 2. Geschäftsführer. Ich glaub dir kein Wort. Kannst du aber, Nati. Alles neu, Fassade, Inneneinrichtung, Personal. Ich bin da 2. Geschäftsführer. Und wer ist der 1? Jörg. Einer von drüben. Schwer in Ordnung. Und die Anni hinterm Tresen und die Mädchen auch. Richtig prima Atmosphäre. Kundschaft muss noch ein bisschen mehr kommen. Aber das wird. Aus dem Imdig wird was, Nati. Weißt du was? Du kommst einfach mal mit. In den Imdig? Sag mal, bist du blöd oder was? Nati, das ist Geschäft. Das siehst du, wenn du drinstehst mit ganz anderen Augen. Das sind grundanständige Mädchen. Die tun ihren Job. Die eine ist sogar verlobt. Den Abend ein paar Hunderter außer der Reihe, das kann jeder brauchen. Jeder. Und versteh das doch nicht falsch, Nati. Ich hab doch nur gesagt, geh mal mit, dann kannst du dir ansehen, wie es da so ist. Ich bin da nicht irgendwer. Dann lernst du auch gleich mal den Jörg kennen. Ach, auf den kann ich verzichten. Und wenn du nun wüsstest, du würdest mir damit einen Gefallen tun, Nati? Was denn für ein Gefallen? Der ist ein knallharter Geschäftsmann. Bei dem muss jeder sein Geld bringen. Wenn du mitgehst, kann er doch gleich sehen. Ich bin in fester Hand. Mir geht's nur ums Geschäft, nicht um seine Frauen. Das war fadenscheinig. Vor allem von mir. Weil ich dann nichts mehr gesagt habe und anfing, hin und her zu überlegen. Und mir ins Gedächtnis zu holen, was ich mir eingepaukt hatte. Bau niemals auf Johnny. Und warte niemals auf Johnny. Jetzt warte ich wieder. Der müsste längst hier sein. Selbst wenn er verkatert ist, dann kommt er mir nicht zu nahe, aber er lässt sich sehen. Und sogar Theo ist jetzt da. Aber der steht auch nur und sagt keinen Ton, was vielleicht noch das Beste ist. Jedenfalls dachte ich, was Johnny so einfällt, weißt du nie. Aber dass du die Kinder hast, weißt du. Und was wird, wenn Theo dich nicht mitnimmt in sein Ladengeschäft? Das kannst du dir ausrechnen. Ich brauche ja nur für eine Zigarette auf den Sprung rüber zu dem Fischer und zu Fiete. Schon sitzt er mir im Nacken. So geht es aber nicht, Frau Renate. Die Kundschaft muss sich darauf verlassen können, dass Sie am Stand sind. Ich bin immer am Stand. Außer wenn ich mal zur Toilette muss. Und einmal am Vormittag muss der Mensch eh mal. Es muss auch ohne gehen, Frau Renate. Man kann das einrichten. Arsch. Ich muss mir sehr überlegen, ob ich Sie mit in den Laden nehmen kann. Sie wissen, eine geht nur. Wir sind aber zwei. Und wir wissen, er spielt eine von uns gegen die andere aus. Wir belauern uns. Ich komme morgens 10 Minuten vor der Zeit, sie eine Viertelstunde früher. Sie hat einen behinderten Mann zu Hause, ich 2 kleine Kinder. Sie weiß, dass ich die Arbeit brauche und ich weiß, dass sie die braucht. Und dass wir Theo Mac McPherson genannt haben, wenn er nicht dabei war, die Zeit ist lange vorbei. Wenn Sie nur wenigstens manchmal ein bisschen zugänglicher werden, Frau Renate. Nur ein kleines bisschen. Die Artischocken legen Sie doch einfach mehr nach vorn. In die vorderen Kisten. Sehen Sie? So. Ich nahm seine Hand von meinem Arm. Ich brauche nur dran zu denken, dass er mich noch ganz woanders anfassen könnte und ich raste aus. Und dann? Ade, Arbeitsplatz. So schön ist der hier nicht. Aber es ist einer. Und ohne den bin ich aufgeschmissen. Und so habe ich... Ja, ich habe geschielt auf ein 2. Standbein. So nenne ich das mal. So ein paar große Scheine. Nicht immer zu blank sein. Ausgeliefert. Ein bisschen Sicherheit. Und ich habe mir versprochen, der Johnny sieht davon nicht eine Mark. Jeder Schein von da kommt auf die hohe Kante. Notgroschen. Für alle Fälle. Johnny hat nur von der Seite geguckt, wie ich mich startklar gemacht habe. Den orange-roten Zipfelrock an und die Bluse, in der ich aussehe wie oben ohne. Die Locken aufgeschüttelt, ins Gesicht reichlich Farbe. Na, habe ich gedacht, überlegt er sich nicht doch? Aber der hat nur rumgelacht. Ich kenne den doch. Wenn der rumlacht, ist was faul. Und das Ding war wirklich faul. Ich also an die Hochhackigen und wütend los. Den Imdik sah ich da zum ersten Mal von innen. Da war's leer und sauber. Eine dicke Frau mit einem Schlüsselbund hinterm Tresen und Johnny an der Bar davor. Von den Mädchen erst eins da. Das hatte blasse Hinterbacken mit einem blauen Fleck. Und Johnny so geschäftig. Mal mit leeren Flaschen zur Hintertür raus, mal mit einer Kiste Sekt wieder rein. Und immer um diese Dicke rum. Und so, als ob er mich gar nicht sah, aber riesig erleichtert. Dann kam dieser Jörg. Ich gleich gesehen, was mit dem ist. So kalte Augen und der taxierende Blick. Der wird ihn ausboten, habe ich gedacht. Klar wird er ihn ausboten. Darauf braucht er nicht mal lange zu warten. Das gab mir den Rest. Es war, als ob einer zu mir sagte, »Na los, Mädchen, dann sollen Sie die Blauen jetzt mal hinblättern. Ich mach denen doch nicht die Tussi.« Und so schlecht lief das ja auch gar nicht an. Da war einer, der gefiel mir sogar. So ein Schlips- und Kragenmensch. Bisschen klein, aber hübschen Mund. »Wie groß bist du denn?«, sagt er. »Modelgröße. 1,80«, sag ich. Obwohl ich nur 1,78 bin. Er? »Zieh die Hochhackigen aus.« Und sowas macht mir keine Mark aus. Ich aus den Schuhen und mich an ihn gepresst bei Manuel bei. Auf sowas stehe ich ja. Der, die Hand auf meinem Hintern. Es war nun nicht so das, was ich gern hab. Aber ich hab mir gesagt, so zickig kannst du dich hier wohl nicht. So ein Aftershave war auch annehmbar. Von Johnny nichts zu sehen. Von dem Jörg mit den kalten Augen auch nicht. Der mit dem Aftershave himmelt an meinem Hals. Ich sehe ihm sinnig über die Schulter. Da geht die Tür zum Vorraum auf. Und der Jörg taucht auf und hinter ihm trabt wie ein Hündchen ein Spitzbauch im karierten Hemd. Dass der Schreck einem so in die Glieder fahren kann, habe ich gar nicht gewusst. Ich dem mit dem Afterschäfen Stoß vor die Brust, in die Schuhe, die Tasche gerafft und raus. Und nur gebübbert, wenn Theo dich sieht, dann ist es passiert. Dann ist es aber passiert. Mit dem ins Bett, kein Stück. Und dass der dich mitnimmt in seinen Laden, das kannst du dann auch vergessen. Oder nur zu dem Preis, den der macht. Und das denn doch nicht, das nicht. Und nun kann ich nur sagen, lieber Gott, ich glaube ja nicht an dich. Aber wenn es dich doch gibt, mach, dass er mich dort nicht gesehen hat und auch kein anderer. Zuerst, wie ich das mit dem Toten gehört habe, habe ich ja gehofft, vielleicht Theo. Aber Theo, der geile Bock, ist hier und Johnny ist nicht hier. Der müsste längst ausgepennt haben. Du erfährst es ja immer zuletzt, wenn dich was betrifft. Alle anderen wissen es, du nicht. Das mit dem Schuss ist mir doch schnutzegal. Und sowas hängt Johnny nicht drin. Der pennt. Vielleicht bei dieser Dicken. Aber der hat ja nichts zu melden. Der hat dort überhaupt nichts zu melden. Und nun wird mir doch richtig mulmig. Lieber Gott, ich flehe dich an, mach, dass Johnny kommt. Die Glocken rufen. Der Butterdampfer, der oberhalb des Stromes in See sticht. Die Fischkutter, die Gäste zu See- und Angelfahrten an Bord nehmen. Die Konkurrenz ist groß. Die Min Herzing legt ab zur großen Hafenrundfahrt. Eine Gruppe von Kindern und ein älteres Ehepaar an Deck. Es ist eine reizvolle Fahrt den alten Strom entlang bis zur Mole, an der Föhrig vorbei, der Giebelreihe der Häuser. Ein bezaubernder Anblick, wenn man versteht, hinter Marmor und Glas, aus denen heraus Tinnef jeglicher Art auf Treppen und Stege quillt, die Holzveranden zu sehen, die in schöner Einfachheit einst das Fischerdorf prägten. Nun ja. Es ist etwas wie Nervosität aufgekommen. Der Mörder, sagte die kleine Serviererin am Nebentisch, sie hat so ein entzückendes Grübchen. Ihr Aufzug, der allzu kurze Rock, könnte ein wenig akkurater sein. Der Mörder, sagte sie, er ist noch immer nicht gefasst. Liebes Kind, es muss uns nicht kümmern. Die Polizei wird es richten. Zweiter Geschäftsführer im Immerdick. Doch nicht mit mir, Junge. Ich bring dir eine Puppe mit tollem Sex. Und dann kommst du mit dieser Kette. Du kommst hier nicht weg. Hier wird das ausgehandelt, nicht da drin. Vor der Tür, wo du hingehörst. Druck. Es geht nur mit Druck. Was meinst du, was die mit mir gemacht haben, als ich anfing? Mit der Schnauze aufs Pflaster. Da lernst du das ganz schnell. Und dann die Straße auf der einen Seite rauf und auf der anderen Seite wieder runter. Und jeden anquatschen, jeden, der nur ein bisschen danach aussieht. Das musst du im Blick haben. Na, Mann, du willst dich doch amüsieren. In der blauen Lola kriegst du, was du brauchst. Fürs Herz und für alles andere auch. Da gegenüber. Und du da. Ja, ja, hey, du. Mit der Lederjacke. Schon mal drin gewesen? Erstklassige Bienen. Immen. So muss das gehen, Kobra. Kobra? Was ist das denn? Irgendjemand muss euch die Jungs doch zutreiben. Sag nicht Jungs zu diesen alten Säcken. Kann ja nicht jeder Mittelalter sein und voll im Saft. Doch bloß so einer wie du. Aber immer. Sing was. Ich höre dich so gern singen. Ach, kommst jetzt auf die Tour? Mich treibt die Sehnsucht fort in die blaue Ferne. Kannst deinem glatt die Brust aufreißen. Ich wollte immer zur See fahren. Schon als Junge. Wolltet ihr alle. Ist was dazwischen gekommen. Und du? Hast du gekriegt, was du wolltest? Scharfe Jungs. Glaubst du nicht im Ernst? Hast doch einen süßen Arsch. Umsonst gibt's nix. Umsonst gibt's nichts. Das ist das Erste, was du kapieren musst. Auf die Schnauze, wenn du nach was greifst und nicht bezahlen willst. Hast du das intus, hältst du dich an die Regel. Eisern. Ohne Zahlen ist nix. Hast du gezahlt? Komm hier nicht mit, hier mit diesem Schuppen. Die Alte wäre krepiert, bevor die dir den überschrieben hätte. Und vor dem Grundbuchamt hättest du glatt versagt. Du hast den nur durch mich. Und um das mal genau zu sagen, ich hab den. Was du da unterschrieben hast, hast du dir gar nicht richtig angeguckt, was? Du machst, was ich sage. Oder du bist raus. Der Markt, merkt ihr das? Der Markt hat eigene Gesetze. Das musst du noch lernen, Kobra. Das ist das, was du machen wirst. 13 Jahre habe ich das getan. Bei meiner Oma gelebt, für die alte Frau gesorgt. Auch als die nicht mehr auf die Straße konnte. Für wen sorgst du denn? 13 Jahre. Und dann habe ich mich hier umgesehen. Holzauge, sei wachsam. Die einmalige Chance. Die lasse ich mir doch nicht von dir vermasseln, Junge. Sieht doch attraktiv aus jetzt, der Schuppen. Hat auch eine Stange Geld gekostet. Ja, nicht deins. Woher ich sah, brauchst du nicht zu wissen. Aber das muss wieder rein. Zweiter Geschäftsführer. Jetzt investiere du erst mal. Was ist mit dieser Kete? Ich denke, die macht, was du sagst, hä? Auf die war gerade einer abgefahren. Einer, der uns was gebracht hätte, Junge. Ein Herr Beamter. Aus dem Justizministerium. Sag mal, aber sowas begreifst du überhaupt nicht, was? Und der Theo, der geile Spitzbauch vom Obststand, hat auch schon mal bei uns reingeschnuppert. Der sieht vielleicht nicht so aus, aber der wird einer der führenden Geschäftsleute hier im Ort. Weißt du, wie der angefangen hat? Hä? Mit einer Apfelkiste am Straßenrand, vor 20 Jahren. Den Lederbeutel umgehängt, in den hat er die Groschen gezählt, Sommer wie Winter. Ja, der hat seine blau-rote Nase nicht umsonst. Vor sowas hab ich Respekt, Junge. Und seine Madame immer neben ihm. Kohlköpfe verkauft und Suppengrün. Jetzt hat die Krampfadern und kommt aus der Sofaecke nicht mehr hoch. Aber er hat's gepackt. Nach 20 Jahren mit der Apfelkiste am Straßenrand hat er seinen eigenen Stand aufgemacht. Erst einen, dann den zweiten. Und weißt du, wo der seinen ersten Laden aufmachen wird? Am Kirchenplatz. Einen großen Laden, alles verglast, die ganze Ecke. Der will jetzt noch was haben vom Leben. Der wird Stammkundschaft für uns. Und so wird der behandelt. Hast du das verstanden? Der will genau sowas wie diese Käthe. Dafür habe ich eine Nase. Also soll er sie auch kriegen. Und wenn die erst gelernt haben, wird den Arsch zu drehen, dann wird ja aus der vielleicht auch noch was. Erstmal ist die gut für den. Nur was passiert? Der kommt und die haut ab. Und du lässt die. Die musst du an der Kandare halten. So wie ich dich jetzt. Du hast keine Wahl. Und deine Käthe auch nicht. Die tritt hier an. Das bring ihr mal bei. Wir müssen aus den roten Zahlen. Hast du doch schon mal gehört, oder? Geschäft muss man aufbauen. Und dabei hilfst du fleißig mit. In einem Jahr fahre ich einen Porsche, das schwöre ich dir. Ich hatte ihn in der Zange. Den Kopf auf dem Pflaster. Sein Hals unter meiner Hand war glitschig. Ich ließ ihn los und stand über ihn gebeugt. Er keuchte. Er widerte mich plötzlich an. Der kleine Gauner, der großer Gangster spielen will. Dies hier war gnadenlose Arbeit. Du machst, was ich sage, oder du verpisst dich. Ich trat ihm von der Seite über dem Gürtel in das bunte Hemd, nicht mal stark. Es fühlte sich weich an und dann hart. Und dann rutschte dieses Ding aufs Pflaster. »Was willst denn du mit der Kanone?« sagte ich. »Weißt du, was mit dir ist? Du hast Angst.« Und ich wusste, einer mit Angst ist kein Partner. Ich musste ihn loswerden. Je früher, desto besser. Die Brühe rann ihm aus der Hose. Ich beugte mich über ihn. »Zum Wolf musst du werden«, sagte ich. »Was bist du? Ein Pisser.« Er hielt plötzlich dieses Ding auf mich gerichtet. Er umklammerte es mit beiden Händen. Die runde Mündung wackelte, es passte nicht zu ihm. Es sah lächerlich aus. Ich sah, wie ihm aus den Haaren die Schweißtropfen über die Stirn in die Augen rannen. Er konnte nichts sehen, er war blind vor Angst. Ich musste ihm das Ding wegnehmen. Wegnehmen und auf ihn richten. Für dich ist sie wie eine Tochter, die Renate vom Obst, nicht du? Ja. Heut war noch nicht hier. Manchmal kommt er ja. Ja. Das Weiße in den Augen, das Entsetzen. Er wäre jetzt um die 40. Ein Mann, der mit Frau und Kindern an einem Sommertag wie diesem über die Brücke zum Strande geht. Ich hatte gewusst, dass er es nicht schaffen konnte. Er hatte Angst. Wie der heute Morgen Angst hatte. Sie werden ihn kriegen. Einer, der Angst hat, kommt nicht weit. Das kannst wissen. Die, wenn sie erst raus haben, wo er steckt, und er gibt nicht auf, knallen ihn ab wie einen räudigen Hund. Ich hätte es sagen müssen. Ich habe den ganzen Morgen nicht gewusst, warum ich es nicht getan habe. Weil ich schon einmal nicht mit dem Finger auf einen zeigen und sagen wollte, der da. Ich weiß, das hat nichts miteinander zu tun. Ich wusste es heute Morgen, da am Fenster. Und ich weiß es jetzt. Wie ich damals, wie heute wusste, es ging Hassi und mir nicht darum, dass wir das dem Jungen nicht antun konnten, ihn zu verraten. Uns wollten wir das nicht antun. Wir wollten keine Verräter sein. Das ist ein Unterschied. Wir wollten mit unserer guten Ladung Heringe das Recht heimfahren, von uns sagen zu können, wir sind keine Denunzianten. Ich muss es sagen. Wenigstens ihr. Der geschossen hat, trug ein Goldkettchen um den Hals und ein buntes Hemd. Matjes-Saison. Wie gierig die Möwen kreischen, wenn die Kutter den Hering anlanden. Silberne Fischleiber über dem grünen Wasser. Fischmarkt am Sonntag. In der großen Halle bei Bumsmusik probieren sie den neuen Matjes. Mit klingendem Spiel zieht das Marineorchester auf zum Platzkonzert am Leuchtturm. Über allem die strahlende Sonne. Ein Fest für die Sinne. Scheiß Wärme. Wir haben das Gebiet umstellt. M3 sichert den Weg zum Leuchtenhafen. Ende. Sie haben ihn jetzt. In der Gartenkolonie hält er sich versteckt. Das Sondereinsatzkommando ist vor Ort. Wir kommen. Ende. Ein Zuhälter erschießt den anderen. Den Ärger haben wir. Die schnappen sich den. Dann wollen wir mal. Matjes-Saison. Hörspiel von Monika Lätsch. Es spielten Renate, Susanne Barth, Fischer, Kurt Böwe, Johnny, Hilmar Eichhorn, Jörg, Udo Schenk, Alte Dame, Elisabeth Wiedemann, Fiete, Lutz Riemann, Theo, Ulrich Voss, Mädchen, Frauke Pohlmann, Polizist, Wolf-Dieter Link. Die Mundharmonika spielte Manfred Wagenbrett. Schnitt Steffen Brosig. Ton Evelyn Rühlemann. Regieassistenz Stanka Koseva. Regie Günter Bommert. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1997.